Verschmutzung der Umwelt. Erst an vierter Stelle der Hauptursachen folgt die allgemeine Verschmutzung der Umwelt, auch durch Plastikmüll, von dem schon die Rede war. Dieser Faktor ist präsenter, vielleicht weil Umweltverschmutzung direkter, fühlbarer und sichtbarer ist als das Roden der Wälder irgendwo in den Tropen oder das Überfischen der Meere. Das Thema steht schon länger auf der gesellschaftlichen und politischen Agenda, zumal in Deutschland, wo wir uns spätestens seit den 1970er Jahren Gedanken um Waldsterben, Luftverschmutzung, illegale Müllkippen, aber auch um die Atomkraft machen. Der legendäre Sprung des früheren Umweltministers Klaus Töpfer in den Rhein, mit dem er die Sauberkeit des größten Flusses in Europa dokumentieren wollte, ist ein sichtbares Zeichen für das Umweltbewusstsein, das hierzulande über die Jahre gewachsen ist. Wenn natürlich trotzdem längst nicht alle Umweltsünden getilgt sind. Auslöser war unter anderem die sogenannte Umweltkatastrophe von Sandoz 1986, bei der nach einem Brand in der gleichnamigen Chemiefabrik bei Basel mit Chemikalien angereichertes Löschwasser in den Fluss gelangte und ganze Fischpopulationen, aber auch unendlich viele kleine, unauffällige Arten sterben ließ. Als Reaktion darauf entstand im Laufe von Jahrzehnten ein Netz an Abkommen mit Vorgaben und Auflagen, in das alle Anrainerstaaten eingebunden sind und das im Laufe der Zeit einiges bewirkt hat. Mittlerweile schwimmen wieder Lachse im Rhein. Der Fluss ist insgesamt sauberer geworden, wie der BUND festhält. Die Chemieanlagen am Rhein sind tatsächlich sicherer geworden. Allerdings ist die Konzentration schwer abbaubarer Verbindungen, etwa durch Medikamentenreste oder Bestandteile von Sonnenschutzmitteln, immer noch zu hoch. Doch die negativen Umwelteinflüsse wie jene im Rhein sind, so gravierend sie im Einzelnen auch sein mögen, meist nur lokal und regional spürbar. Darüber hinaus gibt es Ereignisse wie die Ölunfälle des Tankers Exxon Valdez vor Alaska im Jahr 1989 oder die Explosion der Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im Jahr 2010.